Siebtens. Nehmen bzw. nahmen Sie regelmäßig an Demonstrationen oder sonstigen Veranstaltungen der nationalen Bewegung teil? Wenn ja, warum? Naja, Demonstrationen gab es früher nicht in der Menge wie heute, aber ich war eigentlich immer dabei, wenn was von Bedeutung stattfand. Sei es Bad Hersfeld, die Demonstration für die Waffen-SS, sei es in Wunsiedel, die Hess-Demos, oder seien es ungezählte Spontan-Demos, Saalveranstaltungen, Kameradschaftsgründungen, Sonnenwendfeiern, Führergeburtstagsfeiern, HNG-Versammlungen, Mahn- oder Sonnenwendfeuer. Über Jahre war ich immer dort, wo vorne war. Da Michael Kühn niemals seine Truppe losgeschickt hätte, ohne selbst an der Spitze zu marschieren, war auch ich als Stellvertreter Kühns immer hautnah am Geschehen. Heute ist es mir aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr möglich, an Straßenaktionen teilzunehmen, was ich doch immer wieder bedauere. Diese Art von Gemeinschaftserlebnissen fehlen mir sehr. Das ist halt die revolutionäre Seele in mir und ich schließe mich da dem Zeitgenossen an, der einst sagte, wer noch nie durch ein Megafon die Worte "Kommen Sie sofort unbewaffnet und mit erhobenen Händen aus diesem Haus" gehört hat, der hat nicht richtig gelebt.